ich mich selbst vorstelle. Nicht, weil das so schwierig wäre, sondern weil es irgendwie auch absurd ist, wenn ich vor der Tür kurz das erzähle, was Jan dann hier wiederholt. Ganz kurz, Rüdiger Matz, ich komme ursprünglich aus Hannover, wohne jetzt in Leipzig, bin da, was vielleicht politisch das Interessanteste ist, organisiert bei The Future is Unwritten, das ist die Leipziger ums ganze Gruppe. Insofern auch interessant, weil ich zwar vor langer Zeit auch mal zur Geschichte des Realsozialismus promoviert habe, aber da ein, böse gesagt, recht instrumentelles Verhältnis habe. Also ich finde die Geschichte des Realsozialismus im Wesentlichen dahingehend interessant, inwiefern und wie konkret man denn Rückschlüsse auf eine aktuelle politische Praxis ziehen kann. Das darf natürlich nicht dazu führen, mühsam nur nach den Versatzstücken der realsozialistischen Geschichte zu suchen, die einem das begründen, was man ohnehin tun will, so meine ich das nicht. Aber wirkt sich so aus, dass auch bei dem Vortrag heute, hoffe ich jedenfalls, zeitlich ein Großteil sich mit der Frage beschäftigen wird, welche Schlüsse man denn aus den Entwicklungen und Entscheidungen, die ich darstellen will, ziehen kann. Und das heißt auch, welche Schlüsse man meiner Ansicht nach, in der Diskussion werden wir dann klären, wie es mit eurer Ansicht ist, welche Schlüsse man nicht ziehen sollte oder nicht ziehen kann. Nun sind wir ein relativ kleiner Kreis. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle Realsozialismus-Experten seid und von mir empirische Details erwartet, also Details dahingehend, dass ich, dass man jetzt bestimmte Gossplan-Entscheidungen des Jahres 1924 nochmal diskutiert, 24, 25. Ich habe eigentlich eher vor, grundsätzliche Sachen zu den ökonomischen Phasen so der ersten 10 Jahre zu sagen, habe den Anspruch, da Grundprobleme der jeweiligen Entscheidungen deutlich zu machen, aber vor allen Dingen auch zu den Bedingungen, die zu diesen Entscheidungen geführt haben, unabhängig davon, wie man die dann bewerten mag. Und dann darüber mit euch hoffentlich zu diskutieren, was denn daraus folgt. Genau, ich nehme mal an, dass ihr auch davon ausgeht, dass ich erstmal ein bisschen was erzähle und wir dann in die Diskussion einsteigen. Wenn es jetzt eine ganz krasse Verständnisfrage gäbe, die nicht tatsächlich auf eine Interpretation geht, sondern dass irgendwie ein zentraler Punkt nicht verständlich war, könnt ihr mich aber natürlich auch gerne zwischendurch unterbrechen. Ich bin da relativ, wie soll ich sagen, leidensfähig. Genau, zum Teil 1, ökonomische Phasen. Ganz grob, werden vielleicht einige von euch auch kennen, muss man sich natürlich ein bisschen nochmal mit den Ausgangsbedingungen beschäftigen. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt zu den Voraussetzungen oder Ausgangsbedingungen der Revolution alle von euch bei dem Vortrag waren. Von daher werde ich da so ein paar Kernpunkte auch nochmal sagen. Dann nach der Oktoberrevolution bis zum Jahr 1921 ist eine Phase, die gemeinhin und nicht nur jetzt von der nachträglichen Forschung, sondern auch schon zu der Zeit als Kriegskommunismus bezeichnet wurde und wird. Mit dem Jahr 1921, das wäre dann die zweite Phase, würde das beginnen, was man als neue ökonomische Politik bezeichnet. Und die, ich will mich da jetzt nicht auf einen Monat festlegen, aber würde so ungefähr gehen bis zum Jahr 1928, wo dann nicht nur die neue ökonomische Politik, sondern noch einiges andere, aber eben auch die neue ökonomische Politik von der zu der Zeit schon stalinistischen KPDSU recht gewaltsam beendet wurde. Und ich kann zu den späteren Phasen, auch späteren Reformen, wenn da Nachfrage ist, auch noch einiges sagen. Aber ist eigentlich jetzt, weil ich aufgefordert wurde, was eher zur frühen Sowjetunion zu sagen, erstmal nicht mein Hauptpunkt. Ich finde es aber eigentlich auch ganz gut, diese Begrenzung so ungefähr bis zum Jahr 1928 oder vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus zu machen, weil ich glaube, dass die Kernprobleme realsozialistischer Ökonomie, auf die es mir ankommt, man in diesem Zeitraum auch ganz gut zeigen kann. Und In gewisser Weise hat man dann später, wenn auch wieder marktwirtschaftliche Reformen versucht werden, in einer etwas anderen Form, aber ähnliche Grundprobleme, wie man die schon in der neuen ökonomischen Politik hatte. Und dementsprechend kann man die auch genauso gut dann in dieser frühen Phase diskutieren. Zur Ausgangslage. Ich will nur ein paar Sachen sagen, die zentral sind für die Probleme, vor denen die Bolschewiki dann 1917 folgende standen. Es ist klar, dass Russland ein rückständiges Land war, und rückständig ist dann nicht definiert über irgendeine abstrakte Terminologie, die man da anlegen mag, sondern rückständig insbesondere in Bezug auf die mittel- und westeuropäischen Staaten. Rückständiges Land, in dem weniger als 5% der Bevölkerung Industriearbeiter waren. Man kann schon mal ergänzen, dass auch unter dieser sehr kleinen Schicht der Industriearbeiter die Bolschewiki nicht unbedingt die Mehrheitsposition innehatten. Man hatte auch im Russland dieser Zeit, und zwar nochmal in einer ganz anderen Weise als beispielsweise im Deutschen Reich vor dem Ersten Weltkrieg, nur sehr begrenzt ein bürgerliches Rechtssystem. Also eine sehr stark eingeschränkte Rechtssicherheit, ein in bestimmter Hinsicht eingeschränktes Eigentumsrecht an Boden, was Folgen hatte, beispielsweise für das Kreditsystem, hatte auch zur Folge, dass das zaristische Russland immer eigentlich Währungsprobleme hatte, schon seit dem 17. Jahrhundert. Die hatten sozusagen zu wenig Kapitalakkumulation im engen Sinne, um tatsächlich eine ja, Gold- oder auch kreditfinanzierte Währung auf die Beine zu bekommen, weswegen sie auch, ja, man kann schon fast sagen, über diese 200 Jahre dauernde Phase ihre Inflation nicht in den Griff bekommen haben. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die ja sehr frühe Niederlage des zaristischen Russlands im Ersten Weltkrieg verstehen. Sehr frühe Niederlage insofern, als das ja, ja, das zaristische Russland das einzige Land war, was also noch vor dem eigentlichen Kriegsende zusammengebrochen ist. Was natürlich, meine Soldaten hatten sie genug, was auch zumindest einen Grund in der ökonomischen Rückständigkeit und dementsprechend in einer, naja, sowohl technisch als auch, ich sag mal, etwas schwammig kulturell unterlegenen Armee hatte. Diese Niederlage im Ersten Weltkrieg hat überhaupt erst Voraussetzungen geschaffen für die beiden Revolutionen, also für die Februarrevolution und die Novemberrevolution. Insofern, als dass es da augenfällig war, dass die alten Autoritäten ihren Führungsanspruch so nicht mehr rechtfertigen konnten. Natürlich hat es auch einen sehr großen Leidensdruck gegeben, erstens durch die Kriegserlebnisse direkt, als auch durch Hunger und Elend in Russland selbst. Großteil war ja auch von der deutschen Armee besetzt. Und zudem, auch das ist natürlich eine Voraussetzung für die Revolution, hatte man viele Leute, das heißt Soldaten, auf einem Haufen, die rausgelöst waren aus ihren traditionellen Zusammenhängen, zumindest vorübergehend, und die in dieser Konstellation dann in der Lage waren, politischen Unwillen, Zorn und dann auch politische Ideen und Konzepte auszutauschen. Das heißt, es ist ja eine Gemengelage, die ein großes Moment von Kontingenz hat, also von Zufälligkeit. Und das trägt oder trug mit Sicherheit entscheidend dazu bei, dass die Revolution für die Bolschewiki überraschend kam, kann man glaube ich so sagen. Insofern, ich werde natürlich im Folgenden und wir besprechen in der Diskussion einiges Kritisches zu der Politik der Bolschewiki sagen. Was mir wichtig ist, und ich hoffe, dass das eine der, wie soll ich sagen, Take-Home-Messages dieses Vortrags ist, dass es wenig Sinn hat, die bolschewistische Politik auf der Ebene von Konzepten zu kritisieren. Es ist nur kein Geheimnis oder keine besondere Erkenntnis von mir, dass das, was bolschewistische Politik war in den Jahren nach der Revolution, nur sehr begrenzt auf Konzepte zurückzuführen ist, die es vor 1917 gegeben hat. Insofern glaube ich nicht, dass man Fehler dieser Politik im Wesentlichen darüber erklären kann, dass da jemand was falsch verstanden hätte. Also man kann vielleicht sagen, klar, hätte es da ein verbreiteteres, fundierteres, rationaleres Marx-Verständnis und dementsprechend auch Kapitalismus-Verständnis zum Beispiel gegeben, wären vielleicht einige Entscheidungen anders ausgefallen. Das ist gar keine Frage. Natürlich hat die russische Sozialdemokratie und zum Zeitpunkt der Revolution hieß die Partei ja noch Sozialdemokratische Partei. Natürlich hatten die eine Theorietradition, an der sehr viel zu kritisieren, oder man kann auch ein bisschen platter sagen, an der sehr viel falsch ist. Interessant ist aber, dass selbst an den Stellen, wo es vorher vernünftige Konzepte gab, und ich nehme mal an, dass es da auch sehr drum gegangen sein wird in dem Vortrag zu Alexandra Kollontai, dass auch da diese Konzepte entweder überhaupt nicht umgesetzt wurden oder aber nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen. Und das ist natürlich eine sehr viel spannendere Frage, als wenn da jemand einfach zu blöd ist, eine Analyse zu verstehen. Welche gesellschaftlichen Bedingungen führen denn eigentlich dazu, dass hinter einen bestimmten Stand des kollektiven Bewusstseins wieder zurückgefallen wird? Interessanter deshalb, weil natürlich auch, wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwann mal wieder eine antikapitalistische Revolution geben wird, das eine sehr viel größere Gefahr ist als die, dass jemand vielleicht den bisher erreichten Erkenntnisstand der Menschheit noch nicht nachvollzogen hat. Gut, also erstmal kann man sagen, die Revolution kam für die Bolschewiki überraschend. Insofern ist es eigentlich bemerkenswert, dass die Führung der Bolschewiki relativ schnell zu sehr grundlegenden ökonomischen Entscheidungen gekommen ist. Und eine Entscheidung ist klar, war die Verstaatlichung letztlich aller Produktionsmittel. Ich zögere deshalb so ein bisschen, weil auch in der sehr alten Theorietradition es da vor allen Dingen um die Schwerindustrie ging, also Bergbau, Metallindustrie, Verkehrswesen, solche Geschichten. Gleichzeitig wurde aber auch sehr schnell die kapitalistische Ausbeutung von Arbeitskraft, also das auf Lohnverhältnis basierende Beschäftigen von Arbeitern verboten. Und was auch sehr schnell, nämlich schon am 26. Oktober, geregelt wurde, war eine Neuordnung der Landwirtschaft. Ich hatte eben ja schon gesagt, dass nur 5% oder weniger als 5%, Zahlen schwanken da so ein bisschen, habe jetzt nochmal gelesen, 3,5 oder sowas Industriearbeiter waren. Vielleicht muss ich auch nochmal deutlich sagen, wenn das eine so geringe Menge ist, heißt das natürlich, dass der Rest nicht aus, wie es heute der Fall ist, Dienstleistungsbeschäftigten oder sowas bestand, sondern das hieß, dass der weit überwiegende Teil der Bevölkerung aus Bauern bestand. Und Bauern, die zu einem sehr großen Teil entweder als ja, unter miserabelsten Bedingungen ausgebeuteten auf herrschaftlichen Gütern arbeiteten, oder aber Bauern, die auf kleinen Höfen arbeiteten, die nur sehr in sehr geringem Maße über ein Subsistenzniveau überhaupt Produkte herstellen konnten. Das heißt, über ein Niveau hinaus, das die eigene Versorgung gewährleistete. Dieses Dekret über Grund und Boden vom 26.10. ist in verschiedener Hinsicht interessant. Zum einen, weil damit ein Versprechen der Bolschewiki realisiert wurde, das sie im Revolutionsprozess gegeben hatten, nämlich, dass tatsächlich den Bauern das Land, auf dem sie bisher arbeiteten, zur freien Verfügung überlassen werden sollte. Das heißt, es ging da nicht so sehr um ein Eigentum im bürgerlichen Sinne, aber doch um einen Besitz des Grund und Bodens, der zumindest einschloss, dass Fragen beispielsweise der Feldfruchtfolge oder sowas tatsächlich, also was wird wann wie angebaut, den Bauern überlassen werden sollte. Das ist ja, wenn man jetzt so heute von einer Vorstellung von Planwirtschaft ausgeht, erstmal eine bemerkenswerte Geschichte. Denn es ist klar, dass bei einem so großen Anteil bäuerlicher Bevölkerung, denen man die Verfügung über das zentrale Produktionsmittel der Gesellschaft überlässt, ein zentraler Plan auf dieser Grundlage, vorsichtig gesagt, schwer zu realisieren ist. Gleichzeitig war dieses Versprechen, diese Zusage aber eine Voraussetzung dafür, dass man überhaupt den großen bäuerlichen, den weit überwiegenden bäuerlichen Anteil der Bevölkerung dafür gewinnen konnte, die Sache der Bolschewiki zumindest vorübergehend oder zumindest partiell zu unterstützen. Gleichzeitig, und das ist die eigentliche Bedeutung dieses Dekrets über Grund und Boden, gleichzeitig hat man damit ein Konfliktpotenzial geschaffen, dass die Geschichte der russischen Ökonomie bis 1928 ganz entscheidend bestimmt hat. Weil mit dieser Überlassung der Verfügungsrechte an die bäuerliche Bevölkerung zugleich eingestanden wurde, dass die Verfügungsgewalt der politischen Zentrale äußerst beschränkt ist. Und es gab, also alles, also letztlich ist die Frage, also oder ich weiß nicht, was ihr von den stalinschen Säuberungen dann der 30er Jahre wisst, aber letztlich haben die Fraktionskämpfe in der, ich sage jetzt mal ein bisschen vereinfacht, KPdSU, also die hat ja in diesem Zeitraum ein paar Mal ihren Namen geändert. Ursprünglich war es noch die alte Sozialdemokratische Partei, dann Kommunistische Partei Russlands, dann irgendwann KPdSU, aber ich sage mal vereinfachend KPdSU. Haben diese Fraktionskämpfe da, also in dieser Frage ihre Basis, nämlich in der Frage, wie geht man mit der bäuerlichen Bevölkerung um? Dazu im Detail sage ich gleich noch was. Das heißt, grundsätzlich waren erstmal die Produktionsmittel verstaatlicht mit der starken Einschränkung, dass der bäuerlichen Bevölkerung eine Verfügungsmacht über ihr Produktionsmittel Grund und Boden zugestanden wurde. Staatliche Handelsgenossenschaften sollten dann den Austausch vermitteln zwischen den Produkten der Landwirtschaft und den staatlich produzierten Industrieprodukten. Dabei sollte erstmal ein fixes Verhältnis von Preisen herrschen. Also grundsätzlich wurde von der Geldwirtschaft erstmal nicht abgesehen, aber naja, wenn man Preise fixiert, ist das eigentlich keine Geldwirtschaft im kapitalistischen Sinne mehr, sondern letztlich eine Recheneinheit. Und die Zahlungen, die die jeweiligen Beschäftigten bekommen sollten, also in dem Fall dann in den Industriebetrieben, war genauso fixiert. Das Problem war, dass dieses Modell eigentlich sofort mit seiner Einführung nicht mehr funktionierte oder eigentlich nie funktionierte. Nun muss man dazu sagen, dass die Bedingungen, unter denen dieser sogenannte Kriegskommunismus funktionieren sollte, natürlich nochmal schlechtere waren, als sie es in einem unterentwickelten Land wie Russland ohnehin gewesen wären. Euch ist ja vermutlich bekannt, dass Bürgerkrieg herrscht im Großteil Russlands. Also es gibt nur minimale Gebiete, in denen es keine Kampfhandlung gab und die kommunistische Zentrale die Macht ausübte. Es hat nochmal zu krassen Zerstörungen geführt. Am Anfang war ein Großteil dessen, was heute Weißrussland, was Ukraine ist, von deutschen Truppen besetzt. Bis 1918, also bis Ende 1918. In weiten Teilen der späteren Sowjetunion standen weiße Truppen, das heißt also Truppen, die unter ehemaligen zaristischen Generälen versuchten, die Revolution militärisch sofort niederzuringen. Einige Zeit später kam es zudem auch noch zur Intervention westlicher Truppen, die eben versuchten, ja, in der nicht ganz falschen Einschätzung, dass hier unter Umständen ein Modell entstehen könnte, das auch die Eigentumsverhältnisse in ihren eigenen Ländern irgendwann würde in Frage stellen würde, die also zusätzlich die weißen Truppen noch stärkten. Man kann es halt sagen, dass also von vornherein es noch nicht mal gelang, Güter für den alltäglichen Bedarf zur Verfügung zu stellen. Das Produktionsniveau hatte massiv abgenommen. Ich habe jetzt mir die Zahlen nicht mehr rausgeschrieben, aber man kann sagen, dass so Stahlproduktion, Kohleproduktion oder sowas 80% unter Vorkriegsniveau lagen. Wenn man natürlich solche Probleme hat, hat das unmittelbar Auswirkungen auf die Austauschrelation, so wie man sich das gedacht hatte, dass in bestimmten Quanta die bäuerliche Bevölkerung landwirtschaftliche Produkte zur Verfügung stellt und dafür Industrieprodukte bekommt, kann natürlich nicht klappen, wenn es diese Industrieprodukte überhaupt nicht gibt. Hatte erstmal den Effekt, dass den Bauern für die landwirtschaftlichen Produkte nichts anzubieten war und das bei einer Landwirtschaft, die ja in Teilen noch Subsistenzcharakter hatte, das heißt, die nicht so arbeitsteilig organisiert war, dass die bäuerliche Bevölkerung darauf angewiesen gewesen wäre, tatsächlich in großem Umfang Industrieprodukte zu bekommen. In gewissem Maße schon, also auch die haben natürlich nicht mehr auf Steinzeitniveau Landwirtschaft betrieben, aber grundsätzlich war die bäuerliche Bevölkerung schon in der Lage, auch die Produktionsmittel, die sie unbedingt brauchten, Pflüge, Eggen, also Kram halt, tatsächlich auf dem Dorf herzustellen. Da brauchte man also nur in sehr geringem Ausmaß industrielle Unterstützung. Die hätte man gebraucht, um die Produktivkraft zu erhöhen, Traktoren beispielsweise, die aber wiederum der staatliche Schwerindustriesektor nicht liefern konnte. Führte dazu, dass es für die bäuerliche Bevölkerung immer weniger Grund gab, wie sozusagen vereinbart, landwirtschaftliche Produkte zur Verfügung zu stellen, führte umgekehrt dazu, dass es in den städtischen Gebieten zu enormem Hunger kam, was wiederum dazu führte, dass die Produktivkraft weiter geschwächt wurde, weil beispielsweise Arbeiter die Fabriken verlassen mussten, um sich Brennmaterial zu besorgen, um sich Nahrungsmittel zu besorgen. Das heißt, es schien oder es lief auf eine Spirale der insbesondere in städtischen Gebieten immer weiteren Verschärfung der wirtschaftlichen Krise hinaus. Also Krise jetzt im allgemeinen Sinne, nicht im kapitalistischen. Es war ursprünglich an ein Prinzip von ja, Bezugsmarken gedacht worden. Also es war natürlich auch den Bolschewiki klar, dass es erstmal nur darum gehen konnte, Mangel zu verwalten. Und dementsprechend, wenn man Mangel verwaltet, kann dieses Prinzip, was auch die Bolschewiki, also wenn man jetzt Schriften auch von Bukharin früher liest oder von Lenin, war denen dieser marxische Gedanke, dass jeder nach seinen Fähigkeiten leisten solle und jeder nach seinen Bedürfnissen bekommen, schon klar. Aber wenn es um Mangelverwaltung geht, ist das eben nicht zu realisieren. Dementsprechend war an ein Bezugsmarktsystem gedacht worden. Man hat aber, ich habe eine Zahl jetzt fürs Jahr 1919 gefunden, Zahlen, dass naja, zwischen 30 und 35% des Bedarfs beispielsweise einer Arbeiterfamilie tatsächlich über diese Bezugsmarken gedeckt wurde und der Rest musste auf dem Schwarzmarkt irgendwie besorgt werden. Schwarzmarkt ist natürlich schwierig, wenn gleichzeitig keine funktionierende Währung existiert und auch keine Einnahmequelle. Also, das heißt, man musste dann versuchen, über Tauschbeziehungen irgendwie das zu bekommen, was man wirklich unbedingt zum Leben braucht. Und das ist im Wesentlichen dann erstmal Heizmaterial und Nahrungsmittel. De facto lief das darauf raus, dass insbesondere die Nahrungsmittel, die in städtischen Gebieten benötigt wurden, über ja, Requirierungskommandos schlicht enteignet wurden. Das heißt, dass also bewaffnete Arbeiter- und Soldatengruppen aufs Land fuhren und das Zeug einfach den Bauern wegnahmen, die es hatten. Was natürlich unabhängig davon, wie diese Bauern vielleicht vor der Revolution zu den bolschewistischen Konzepten gestanden haben, die Akzeptanz der bolschewistischen Herrschaft, oder am Anfang war es ja noch eine Koalitionsregierung, nicht gerade erhöht hat. Das heißt, die entscheidende Frage, und das war ja eigentlich eine Frage, die sich auch die ganzen 10 Jahre, die jetzt heute Thema sind, durchzieht, ist, wie kann man eigentlich die Bevölkerung mit Grundlebensmitteln versorgen? Oder wie kann man, vielleicht kann man es nochmal trennen, wie kann man dafür sorgen, dass diese Lebensmittel produziert werden? Zweitens, wie kann man Austausch gewährleisten? Und drittens, wer entscheidet denn über die Produktion? Und das hat natürlich dann auch entsprechende politische Implikationen. Zuerst haben die Bolschewiki noch versucht, das administrativ, sage ich jetzt mal, zu lösen. Es hat einen Rätekongress gegeben, 1920, der noch versucht hat, das tatsächlich gemäß einer Grundidee von Planwirtschaft zu organisieren. Es sollte einen Aussaatplan geben, der also den bäuerlichen Betrieben je nach Fläche und Bodenqualität, da wurde dann so eine Art Kataster, naja, Kataster ist etwas übertrieben, weil man die Flächen auch nur sehr ungefähr kannte, aber grundsätzlich wurde also versucht, einen Plan der landwirtschaftlichen Flächen zu erarbeiten oder von den örtlichen Gremien erarbeiten zu lassen. Und dann war das Ziel oder das Vorhaben, den landwirtschaftlichen Betrieben vorzuschreiben, was sie denn anbauen sollten und wie viel davon zu erwarten sein würde. Nun ist es so, ich habe ja schon zum quantitativen Umfang der Arbeiterschaft was gesagt, auch dazu, dass das bei weitem nicht alles Bolschewiki waren. Gleichzeitig gab es nach der Umsetzung dieses Dekrets über Grund und Boden 18 Millionen bäuerliche Betriebe. Oder man kann es auch so sagen, es gab mehr bäuerliche Betriebe, als überhaupt Bolschewiki gab. Und dementsprechend kann man sich ungefähr vorstellen, wie durchsetzungsfähig die Zentrale war, bezogen auf diesen Aussaat- und Anbauplan, nämlich überhaupt nicht. Wenn man mal davon ausgeht, dass es da einen starken Interessensgegensatz gegeben hat zwischen der bäuerlichen Bevölkerung einerseits und dem hauptsächlich städtischen Proletariat, kann man sagen, so ein Anbauplan kann nicht funktionieren. Und dementsprechend war, naja, in den Jahren 1920, 21 langsam klar, dass man irgendeine Alternative würde finden müssen. Und es ist verblüffend, dass über die Fraktionsgrenzen halbwegs hinweg man sich zumindest in Grundlagen einig wurde, in welche Richtung diese Veränderung der ökonomischen Politik gehen müsse. Und diese Veränderung mündete dann mit dem 10. Parteitag 1921 in die neue ökonomische Politik. Der Grundgedanke dieser neuen ökonomischen Politik, die dann versucht wurde, war, und das ist deshalb spannend, weil wenn man, ich weiß ja nicht, wie ihr politisch so drauf seid, aber wenn man jetzt beispielsweise mal in die Linkspartei reinhorcht, man gewisse Momente dieser Vorstellung nach wie vor findet. Der Gedanke ist nämlich der gewesen, dass man das ökonomische Eigeninteresse der ökonomischen Subjekte so steuern müsste, dass das ökonomische Eigeninteresse dazu führt, dass sie sich im Sinne des sozusagen des Gesamten, also des, der Planwirtschaft, der bolschewistischen Herrschaft, wie immer man das definieren will, dass sie sich im Sinne dieses Gesamten verhalten müssten. Das ist ja ein Gedanke, den es auch in der bürgerlichen Variante gibt. Also diese Invisible Hand von Adam Smith ist ja genau das. Der Kriegskommunismus sollte ja ursprünglich anders funktionieren. Also klar, hätte man immer auch argumentiert, naja, grundsätzlich ist natürlich ein entwickelter Sozialismus oder ein entwickelter Kommunismus auch im Interesse aller Bauern. Da wären sich die Bolschewiki vermutlich mal einig gewesen. Nur aktuell, wenn man sagt, okay, die Bauern müssen ackern, landwirtschaftliche Produkte abliefern und bekommen dafür nichts als Gegenleistung, außer der Hoffnung, dass das Ganze sozusagen, dass die gesamte Gesellschaft sich in eine emanzipative Richtung entwickelt. Und also ich finde Sachen beispielsweise, die Alexander Kollontai vertreten hat, extrem interessant und auch verblüffend fortschrittlich. Ich vermute aber mal, dass diese emanzipativen Konzepte gerade in der Bauernschaft jetzt nicht gerade dazu geführt haben, dass die Leute gesagt haben, hey, dafür lohnt es sich auch jetzt mal für eine nicht näher begrenzbare Anzahl von Jahren auf dem Acker richtig zu schuften. Also gerade diese emanzipativen Gedanken waren in der bäuerlichen Bevölkerung in diesem Sinne nicht so nicht sonderlich verbreitet. Sondern wenn überhaupt, dann gab es da Anknüpfungspunkte, die auf alte Erfahrungen von kollektiven Entscheidungsprozessen auf dem Dorf gingen und die vielleicht gewisse, wie soll ich sagen, Verwandtschaft zu Überlegungen eines Rätegedankens aufwiesen. Die Verwandtschaft ist aber eine sehr entfernte, würde ich sagen. Also weil diese Vorstellungen, die Bolschewiki hatten, oder wenigstens die klügeren, und die man vielleicht heute auch als reflektierter Rätekommunist haben kann, weil die doch auch auf ein Aufbrechen von althergebrachten, auch patriarchalen Strukturen in der Dorfbevölkerung gehen mussten, weil die ganz andere Vorstellung von Mobilität implizierten und, und. Insofern ging der Kriegskommunismus erstmal davon aus, man könne einen Großteil der Bevölkerung tatsächlich über ein Interesse an der Revolution als Abstraktum dazu bringen, sich für die Revolution praktisch, ökonomisch praktisch einzusetzen. Und nachdem das offensichtlich nicht funktionierte, hat man zu einem sehr viel schlichteren Mittel gegriffen, nämlich schlicht zu Gewalt. So, jetzt sollte es also anders gehen. Jetzt war der Gedanke, okay, das Interesse war vielleicht zu abstrakt, das wir da stiften wollten. Das Interesse muss konkreter werden. Also wurde im Jahr 1921 eine, wie soll ich sagen, Revermarktwirtschaftlichung in Gang gesetzt. Eben diese schon genannte neue ökonomische Politik. Das Jahr 1921 ist überhaupt sehr zentral für die komplette Geschichte des Realsozialismus oder dieser 10. Partei, das ist auch sehr zentral. Es hatte nämlich in den Jahren 2021 auch in der Kommunistischen Partei zunehmende Unzufriedenheit gegeben, was auch kein Wunder ist. Also gerade jemand, der naja, mit einem gewissen Idealismus in dem Kontext vielleicht ein falsches Wort, weil die sich natürlich zu Recht auch irgendwo alle als Materialisten verstanden haben. Also gerade wenn jemand aus einem emanzipativen Standpunkt heraus sich den Bolschewiki angeschlossen hatte, konnte der nur sehr schwer dieser gewaltsamen Aneignungsökonomie zustimmen, die in den Jahren 1919 folgende praktiziert wurde. Es hat sich in der Partei, Lenin hat da ja auch Schriften gegen geschrieben, die sogenannte Arbeiteropposition herausgebildet, die vielleicht in einem Satz zusammengefasst darauf zielte, dass man, um aus diesem Teufelskreis rauszukommen, kollektive Entscheidungsprozesse stärken müsse, um darüber eine vermehrte Identifikation mit den Zielen der Revolution herbeizuführen. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber vielleicht ist die Richtung, in die das ging, ungefähr klar. Und in dieser Zeit, also 2021, war es durchaus auch möglich, solche Positionen, die also gegen den demokratischen Zentralismus, wie er von Lenin insbesondere verfochten wurde, die also gegen diese zentralistischen Positionen opponierten, zu der Zeit war es noch möglich, die Partei öffentlich zu äußern, schriftlich, mündlich, auf Co-Referaten, auf Parteitagen so. Gleichzeitig kam es zu Revolten, die großenteils motiviert waren, einerseits schlicht durch Hunger, durch materielle Not, die andererseits aber auch durch die zunehmende, ja, Praxis der Bolschewiki bestimmt war, oppositionelle Kräfte zu versuchen, aus den Räten, die Entscheidungen trafen, herauszudrängen. Und der bekannteste dieser Aufstände dürfte wahrscheinlich der Aufstand von Kronstadt sein, 1921, wo insbesondere Matrosen rebellierten, was insofern eine besondere Brisanz hatte, als es sich da eben um in Teilen wenigstens kampferfahrene Leute und vor allen Dingen auch bewaffnete Leute handelte, die sich damit protestierenden Arbeitern und Soldaten solidarisch erklärten. Dieser 10. Parteitag 1921 hat vor diesem Hintergrund nicht nur die neue ökonomische Politik in Kraft gesetzt oder die Weichen dahingestellt, sondern auch einiges andere in die Wege geleitet, was die Geschichte des Realsozialismus sehr nachhaltig bestimmt hat. Ich will nur zwei Sachen nennen, nämlich gegen die linke Opposition in der eigenen Partei, gegen die Arbeiteropposition zum Beispiel, aber auch nicht nur. Es gab auch eine sehr starke Fraktion, die überhaupt stärker über die Gewerkschaften und über eine ökonomische Selbstorganisierung zu einer Stärkung der Parteimacht kommen wollte. Dieser 10. Parteitag hat auch diese Stärkung der Gewerkschaften abgelehnt und hat außerdem ein Fraktionsverbot in die Wege geleitet, das dann mehrere Jahre später die Grundlage bot, um ja alle, die eine zur Parteiführung abweichende Meinung formuliert haben, letztlich des parteischädigen Verhaltens anzuklagen und, ja gut, bis dann zur Extremform unter Stalin, dann bis zur Ermordung. Ich habe vor einiger Zeit mal auch wieder, ich will jetzt wirklich nicht Linkspartei-Bashing zu machen, das ist Zufall, aber habe meinen Text einer Historikerin, ich komme jetzt auf ihren Namen, ich muss dich nachgucken, aus dem Umfeld der Linkspartei gelesen, die sagte, ja, Kronstadt, der Aufstand wurde eben mit Waffengewalt niedergeschossen unter Beteiligung auch von Delegierten dieses 10. Parteitags. Kronstadt sei natürlich nicht so schön gewesen, aber die marktwirtschaftlichen Reformen, die da in Gang gesetzt worden seien, das sei doch wirklich mal was, was irgendwie einen Aufschein eines funktionierenden Sozialismus abgegeben hätte. Und das ist insofern kein Zufall, dass so jemand sowas schreibt, weil Vorstellungen von Marktsozialismus in diesem politischen Spektrum, also heute, ja ohnehin eine dominierende Position sind. Und was ich daran falsch finde, ist eine gewisse Blindheit des Kontextes. Also es ist kein Zufall, dass beides, also eine starke oder eine Stärkung der Zentralgewalt bis hin zur physischen Verfolgung aller abweichenden Positionen, und eine Öffnung hin zu marktwirtschaftlichen Reformen, dass das gleichzeitig passierte. Also zum einen, weil beides sozusagen aus der gleichen Problemlage erwuchs, dass es nämlich divergierende Interessen gibt, die sozusagen eine gesellschaftliche Sprengkraft entwickeln, die mit den alten Methoden, wie man sich das vor der Revolution vorgestellt hatte, nicht mehr handelbar sind. Und zweitens würde ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, dass so eine Vermarktwirtschaftung, wie die konkret aussah, sage ich gleich noch, dass sie auch wiederum gesellschaftlichen Sprengstoff bietet, das war den Bolschewiki, so verkürzt vielleicht ihr Kapitalismusverständnis auch gewesen sein mag, das war denen schon klar. Das heißt, dass wenn man ausgeht von, es gibt Interessensgegensätze, mit denen wir vorher gar nicht so in diesem Ausmaß gerechnet haben, wir müssen diese Interessensgegensätze in eine ökonomische Form führen, damit uns das nicht alles auseinanderfliegt. Wenn wir das aber in gewissen Grenzen marktwirtschaftliche Form führen, dann führt das natürlich nicht dazu, dass diese Interessensgegensätze weg sind, sondern die sind dann erstmal nur in eine vielleicht produktivere Form geführt. Was macht man also, um den Laden trotzdem zusammenzuhalten? Naja, man stärkt politisch die Zentrale. Das heißt, man kann diese beiden Seiten bolschewistischer Politik meiner Ansicht nach überhaupt nicht sinnvoll getrennt diskutieren. Was gemacht wurde, war, also hier drin hat man wahrscheinlich auch, ne? Was gemacht wurde, war, ich weiß nicht, dass die Sprenganlage angenehm ist, nicht zu verwenden. Vielleicht, also drei Sachen kann ich vielleicht nennen, die zentral sind. Zum einen wurden Naturalabgaben abgeschafft. Also ich hatte ja gesagt, bisher waren eigentlich Kontingente vorgesehen der bäuerlichen Bevölkerung und umgekehrt Industrieprodukte, die aufs Land gehen sollten. Das wurde abgeschafft, sondern es wurde gesagt, es wird jetzt eine Geldsteuer eingeführt. Das hat natürlich nur einen Sinn, wenn beispielsweise die Bauern überhaupt Geld einnehmen können. Das heißt, es wurde ein Markt wieder eingeführt. Das heißt, Bauern sollten Überschüsse eigenständig auf dem Markt verkaufen dürfen. Und in der Folgezeit, also in mehreren Schritten bis 1925, wurde es auch wieder erleichtert, zumindest die Kleinindustrie, die Großindustrie oder Schwerindustrie blieb in staatlicher Hand, aber Kleinindustrie auch auf privater Basis zu betreiben. Nach und nach wurde es auch wieder zugelassen, Arbeiter zu beschäftigen, das heißt gegen Lohn. Also man könnte mit Marx sagen, Arbeiter auszubeuten. Und es wurde auch, sonst hat das Ganze ja keinen Sinn, zugelassen, wieder Land zu pachten. Also man hatte ja ursprünglich eine Kleinparzellierung, deshalb da kamen dann diese 18 Millionen bäuerliche Betriebe raus nach der Revolution. Nur ist es so, dass wenn man die Produktivkraft stärken will, man ja schon Interesse daran hat, dass auf einem gewissen technischen Niveau produziert wird und gleichzeitig na, die Erfolgreichen als klassisch marktwirtschaftliche Ideologie, die Erfolgreichen ihre Produktion ausdehnen können, um also auf größerer Fläche erfolgreich zu wirtschaften. Naja, wenn ich verbiete, Land dazu zu pachten, klappt das ja nicht. Also muss ich dann auch irgendwann zulassen, dass sozusagen die landwirtschaftlichen Flächen vergrößert werden. Andererseits, wenn ich das Ganze nach Marktpreisen handle, gibt es auch die Gefahr, dass Leute das Ganze nicht packen, also sozusagen nicht so produktiv arbeiten, wie es der Durchschnitt tut. Was wird mit denen? Na, die kommen mit ihrem Betrieb nicht mehr klar, müssen den dicht machen oder die Fläche an die Großbauern verpachten, ja, und so weiter und so weiter. Das heißt, ich setze da natürlich eine Dynamik in Gang, die, obwohl es sich nur um einen begrenzten Sektor handelt, der aber quantitativ enorm groß war, also insbesondere was die Bevölkerung angeht, aber auch was sozusagen die Bedeutung für die russische Ökonomie anging, setze ich eine Dynamik in Gang, die sehr ähnlich ist einem Prozess, wie er in kapitalistischen Marktwirtschaften, also in der Konkurrenz, besteht. Gleichzeitig, nach einigen Vorläufen, ich glaube in Kraft gesetzt oder wirklich in Gang gesetzt wurde das dann erst 1925, wurde Gosplan, also eine Behörde, die einen Gesamtplan erstellen sollte, geschaffen, um sozusagen ein Gegengewicht zu dieser Vermarktwirtschaftlichung in die Wege zu leiten. Es war übrigens das nur als Nebenbemerkung so, dass die Bolschewiki, also nicht nur die Linken, sondern auch die Mehrheit um Lenin beispielsweise, diese neue ökonomische Politik als Rückschritt betrachtet haben, als Niederlage. Es gibt solche Zitate von Lenin. Es war, also denen wäre es lieber gewesen, sie hätten aus dem Kriegskommunismus, da war es umstritten, ist eigentlich das, was wir da machen nach 1917 oder 19, ist es eigentlich nur aus Not geboren, oder ist das nicht auch, also letztlich diese Tauschökonomie, ist das nicht auch ein Konzept? Ich glaube, de facto war es hauptsächlich aus der Not geboren, aber grundsätzlich waren natürlich bei Bolschewiki Leute in der Mehrheit, die weg wollten vom Geld, die Vorstellung hatten von, naja, alle produzieren und die, die es nötig haben, nehmen sich dann was. Also solche Ideen gab es da ja schon. Insofern ist es kein Wunder, dass die bolschewistische Führung diese Vermarktwirtschaftlichung als eine Niederlage wahrgenommen hat. Ab wann wurde die Privatproduktion wieder zugelassen? Ab 21. Und der Kostplan dann ab 25. Also Gosplan, das hatte einen längeren Vorlauf, aber genau, also dass die wirklich gearbeitet haben, meiner Kenntnis nach 1925. Relativ zeitgleich mit diesem, mit dem Erlauben von Pacht landwirtschaftlicher Flächen. Und ja, also teilweise wurden Betriebe der Klein- und Leichtindustrie sogar wieder an ihre alten kapitalistischen Besitzer zurückgegeben. Oder zurückgegeben ist falsch, weil es da gar nicht mehr so sehr um Eigentumstitel ging, sondern um Besitzrechte, also um Verfügungsgewalt. Also jedenfalls sofern die Revolution überlebt hat und nicht geflohen waren. Aber man hatte natürlich auch da ist diese geringe Anzahl der Bolschewiki interessant. Man hatte auch viel zu wenig Spezialisten, um auch nur die Kleinindustrie von der ländlichen, von ländlichen Betrieben abgesehen, um das überhaupt mit sozusagen linientreuen Kommunisten zu besetzen. Also wahrscheinlich hätte es noch nicht mal genug gegeben, ob die dann auch in der Lage gewesen wären. Ich meine, wenn man sich die Biografie von Lenin und Genossen anguckt, ich weiß nicht genau, also ich persönlich könnte keine Leichtmetallfabrik leiten und ich habe mal den Verdacht, dass es den meisten Leuten, die da in den Petrograder Sowjet saßen oder die vorher im Schweizer Exil gewesen waren, dass es denen ähnlich ging. Auch bei Gosplan ist es interessanterweise so, also ich will jetzt nicht das den Menschewiki anlasten, aber da war es auch so, dass die führenden Ökonomen nicht etwa Bolschewiki waren, die hatten da gar nicht genug. Sondern Menschewiki, die aber auch, also ich weiß, Menschewiki haben irgendwie einen schlechten Ruf, aber also da gab es ja durchaus Positionen, die so. Weiß nicht, inwieweit ihr fit in der Geschichte der Weimarer Republik seid, aber die so auf USPD-Linie waren, also durchaus Sozialisten. Also, das waren jetzt nicht per se schlimme Leute, aber auf alle Fälle hatten die Bolschewiki nicht genug Spezialisten, um das Ganze selbst in die Wege zu bringen. Ja, wenn man jetzt sich fragt, was war die Folge dieser neuen ökonomischen Politik? Es ist gar nicht so einfach. Also erstmal muss man sagen, entgegen der Erwartungen auch der Linken, also selbst Leute wie Preobrashenski oder Teile des trotzkistischen Flügels haben zähneknirschend zugestanden, dass es wahrscheinlich nicht anders geht. Wollten aber ein sehr viel engeres Reglement als die Rechten um Leute wie Bukharin. Es fiel ihnen aber auch nichts Besseres ein. Aber klar, da liegt der Teufel auch im Detail. Also was lässt man eigentlich alles zu? Wie sehr reglementiert man das? Da gab es heftige Streits drüber. Aber man muss teilweise auch zum Überraschen der Linken sagen, dass in gewissem Sinne die neue ökonomische Politik erstmal ein Erfolg war. Insbesondere was die Entwicklung der Landwirtschaft anging, aber auch der Leichtindustrie. Also man kann feststellen, dass während der staatlich organisierte Sektor der Schwerindustrie, also auch noch mehrere Jahre nach Ende des Bürgerkriegs, weit hinter Vorkriegsniveau lag, die Klein- und Leichtindustrie, also ausgerechnet die Industrie, die nicht viel Kapital braucht, es gab ja kein funktionierendes Kreditwesen, von daher hat das auch ökonomische Gründe, nicht nur die Frage, was ist verstaatlicht und was nicht, oder was ist jetzt direkt unter staatlicher Kontrolle und was nicht, dass diese Bereiche sich sehr schnell entwickelten. Aber muss man auch sagen, natürlich nicht orientiert an irgendeinem Gedanken eines zentralen Wirtschaftsplans, sondern orientiert an der Frage, wo ist am meisten Erlös zu bekommen. Gleichzeitig stieg zwar auch die landwirtschaftliche Produktion, es war aber nach wie vor nicht möglich, die Bauern mit ausreichend Industrieprodukten zu versorgen. Was dazu führte, dass es war ja wie gesagt auf Geldsystem umgestellt worden wieder, was dazu führte, dass relativ die landwirtschaftlichen Produkte immer mehr an Preis verloren. Also was einfach daran liegt, es wird mehr landwirtschaftliches Produkt hergestellt, es werden aber nicht in gleichem Ausmaß Industriegüter mehr hergestellt. Das heißt, letztlich, wenn man so will, müssten sich die Bauern, wenn sie Industrieprodukte kaufen wollen, gegenseitig überbieten. So. Was wieder den gleichen Effekt hatte, wie man es vorher schon mal hatte, nämlich, dass das Interesse der Bauern, tatsächlich landwirtschaftliche Produkte für diesen Austausch statt Land zur Verfügung zu stellen, minimiert wurde. Zugleich hatte man eine Schicht, oder man müsste eigentlich sagen Schichten, die an Einfluss gewannen, von denen man eigentlich dachte, dass sie mit der Revolution entmachtet worden wären. Und zwar waren das genau die Leute, die ökonomisch rational die Freiräume nutzten, die ihnen durch die neue ökonomische Politik zur Verfügung gestellt worden waren. Nämlich Landpachten, Leute anstellen, so. Es war zum Beispiel organisiert worden, was ja erstmal nicht schlecht ist, größere landwirtschaftliche Produktionsmittel wie Traktoren oder so weiter an bestimmten Stationen zu zentralisieren, wo dann Kleinbauern sich das Ganze ausleihen konnten. Man kann sich ungefähr vorstellen, dass natürlich je ökonomisch bedeutender ein Bauer in einer bestimmten Region wird, er immer mehr Einfluss auf die Vergabe solcher seltenen Produktionsmittel hat. Und sei es auch nur, weil er sie mehr braucht und weil auch der örtliche Sowjet unter Umständen, also der örtliche Rat, ein größeres Interesse hat, dass der Großbauer noch erfolgreicher produziert. Das gibt vielleicht einen Orden von der Zentrale. Das führt dazu, dass man überhaupt die Bevölkerung ökonomisch also mit Lebensmitteln versorgen kann. Das führt dazu, dass man unter Umständen das nächste Mal noch einen Traktor mehr bekommt. Das heißt, man stiftet sozusagen eine Interessenkonstellation, die genau von der egalitären Vorstellung, die ja ursprünglich doch Bestandteil des bolschewistischen Programms war, sich entfernte. Und einen ähnlichen Prozess hat man bei der Leichtindustrie. Vielleicht noch, und es läuft, ihr werdet es merken, es läuft darauf raus, dass auch die neue ökonomische Politik nicht etwa dazu führte, dass die ökonomischen Probleme der frühen Sowjetunion gelöst worden wären. Vielleicht noch, ja, in Vorwegnahme der Diskussion der Konsequenzen, die sozusagen politisch daraus folgen. Ich hatte ja schon gesagt, Bürgerkrieg, auch Intervention von westlichen, also kapitalistischen Ländern und das Ganze unter der Bedingung eines enormen Produktivkraftrückstands gegenüber entwickelten kapitalistischen Ländern. Es hat in der Kommunistischen Partei eine sehr starke Debatte darüber gegeben, eine sehr heftige Debatte, wie man denn aus diesen Teufelskreisen rauskam. Und na, wie Teufelskreise das so an sich haben, beide Seiten hatten da gute Argumente auf ihrer Seite. Die eine Seite sagte, wir müssen die Landwirtschaft entwickeln. Wir müssen die Landwirtschaft entwickeln, weil wir da relativ wenig Kapital brauchen und relativ schnell einen sichtbaren Erfolg. Und was wir auf alle Fälle nicht gebrauchen können, ist eine Hungerkatastrophe, von daher liegt das erstmal näher. Andere Seite sagte, nee, nee, also wir müssen zwar die Landwirtschaft entwickeln, aber die wirklich zu entwickeln ist nur nötig, ist nur möglich, wenn wir tatsächlich die Produktivkraft der Arbeit voranbringen und das geht nur über Technisierung. Das heißt also über Produktionsmittel, die tatsächlich die landwirtschaftliche Produktion überhaupt auf eine andere technische Stufe heben. Um das aber hinzukriegen, also das heißt, bisschen platt gesagt, Fabriken zu entwickeln, unter diesen Bedingungen, brauchte man, ja, ich sag's mal etwas Neudeutsch, Technologietransfer. Denn das sozusagen allein über immanente Weiterentwicklung der ziemlich da niederliegenden Fabriken hinzubekommen, ist, wenn man tatsächlich einen Feind mit Kanonen und so weiter im Land stehen hat, eine sehr unsichere Perspektive. Das ist ja etwas, also man hat da ja nicht eine Perspektive von 20 Jahren, hatten eher eine Perspektive von 20 Tagen. Also gibt es die bolschewistische Herrschaft da noch. Das war, glaube ich, eher ein Zeithorizont. Und wie es meistens so ist, was macht man, wenn man in so einer Debatte steht? Man versucht irgendwie einen Mittelweg zu gehen. Was sie zum Beispiel gemacht haben, ist in großem Stil Traktoren zu importieren. Aber mit der Konsequenz, oder mit dem Problem, dass das natürlich nur geht, wenn man gleichzeitig irgendwas anderes exportiert. Das heißt, entweder Rohstoffe, die man gleichzeitig für die Entwicklung der Industrie bräuchte, oder landwirtschaftliche Produkte, die ja, man aber gerade schaffen wollte, um Hungerkatastrophen im eigenen Land zu minimieren und ja, um sozusagen den Arbeitern in den Städten ein Gefühl dafür zu geben, dass es auch ganz direkt einen Sinn hat, nicht nur ganz abstrakt moralisch, sich die bolschewistische Sache zu eigen zu machen. Und in gewisser Weise hat man in dieser frühen Zeit schon ein Problem, das den Realsozialismus bis in die 80er Jahre, also bis zu seinem Ende, verfolgt hat, dass es nämlich aus jeweils aktuellen Gründen nicht möglich war, eine ökonomische Autarkie hinzubekommen. Das ist ja immer leicht zu sagen, also man kann dann feststellen, naja, also wenn man sich beispielsweise die DDR-Ökonomie anguckt, die Sektoren, die sie wirklich entwickelt haben, waren Exportsektoren. Und das, obwohl sie auch in diesen Exportsektoren, genauso wie die Bolschewiki Anfang des 20. Jahrhunderts, der westlichen Konkurrenz unterlegen waren. Das heißt, in gewisser Weise sie relativ zu geringe Preise erzielen konnten auf dem Weltmarkt. Wo sie aber gleichzeitig aus ganz anderen Gründen, weil sie das Gefühl hatten, dass sonst, oder das heißt das Gefühl, die Erkenntnis, dass sie ohne diesen Export und den damit möglichen Import es überhaupt nicht schaffen, in einem begrenzten Zeithorizont auf einem, naja, das Bestehen des Gesamtsystems sichernden Niveau wirtschaften könnten. Ja, diese späte Phase der neuen ökonomischen Politik ist übrigens auch die Phase, wo ja sozusagen de facto die Fraktionen in der Kommunistischen Partei Russlands aufhörten zu existieren. Also Lenin war ja, seit 1923, also eigentlich schon in der Frühphase der neuen oder in der ersten Hälfte der neuen ökonomischen Politik nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte, ist dann auch 1924 ja gestorben. Das heißt, der hat also beispielsweise diese Entscheidung hin zu Zulassen von Pachtsystemen nicht mehr mitbekommen. Was er da entschieden hätte, weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass das der Grund war, dass dahinter alles so geworden ist, wie es geworden ist. Aber es hat eben die eine Seite gegeben, im Wesentlichen die linke Opposition, die gesagt hat, so geht es nicht weiter. Wir müssen eingestehen, dass es einen Interessenskonflikt gibt zwischen bäuerlicher Bevölkerung und von uns dominierter Industriearbeiterschaft mit Intelligenzia. Und es ist nicht anders möglich, als diesen Konflikt vorübergehend mit leichtem Zwang zu beheben. So. Interessante Debatte, wie das hätte aussehen können, aber so. Die rechte Position um Bukharin und so weiter hat gesagt, nee, die Möglichkeiten der neuen ökonomischen Politik sind überhaupt noch nicht ausgeschöpft. Wir müssen eher noch weiter in diese Richtung gehen. Das wurde dann ja, wie gesagt, 1925 und so auch gemacht. Und die Gruppe um Stalin hat vor allen Dingen gesagt, nein, was Grundlage unserer Herrschaft ist, ist das Bündnis mit der Bauernschaft und die dürfen wir nicht vom Kopf stoßen. Mit dieser Argumentation wurde erstmal die linke Opposition ausgeschaltet. Gleichzeitig stellte sich aber nach oder mit Ausschalten dieser linken Opposition raus, dass die neue ökonomische Politik diese zentrifugalen Kräfte auch nicht beherrscht bekommt. Aus den genannten Gründen, Preisschere zwischen landwirtschaftlichen Gütern und Industriegütern, Entwicklung der verschiedenen Sphären, marxisch gesagt, oder Branchen könnte man vielleicht sagen, das heißt also eine viel zu langsame Entwicklung der staatlichen Schwerindustrie, gemessen an der Leichtindustrie, die dann, es wurden dann teilweise auch Exportgeschäfte zugelassen, was natürlich dazu, also einfach aus der Not heraus, dass die Hoffnung war, dass über solchen Export dann Kapitalfluss nach Russland möglich wäre. Gleichzeitig ist das natürlich ein ad absurdum führen jeglicher Planung, weil damit natürlich das Interesse gestiftet wird, gerade die Branchen, die sich entwickeln, hauptsächlich für den Export produzieren zu lassen. Hat also einerseits zu einer disproportionalen Entwicklung der Ökonomie geführt, zu einer, ja, war vorher auch nicht planbar, von daher kann man gar nicht sagen, dass die Planbarkeit abnahm, aber zumindest zu keiner Verstärkung der Planbarkeit der Gesamtökonomie und folgend daraus zu ja, weiteren Hungerkatastrophen in verschiedenen Bereichen der jungen Sowjetunion. Also ungefähr so ein Abstand von 3 Jahren. Das heißt, noch nicht mal diese Grundproblematik, dass wenigstens alle Leute genug zu essen haben sollen, haben sie in den Griff bekommen, was teilweise daran lag, dass Bauern mit guten ökonomischen Gründen nicht genug Getreide auf den Markt gebracht haben, dass die gesagt haben, naja, es ist zu erwarten, dass ja, wenn man ein Marktsystem hat, völlig rational, es ist zu erwarten, dass im nächsten Jahr die Preise steigen, jetzt hatten wir gerade so viel auf dem Markt, wir halten das Ganze jetzt zurück oder versuchen es schwarz ins Ausland zu exportieren und, und. Ja, das Ergebnis oder das Ende der neuen ökonomischen Politik wurde dann von Stalin besiegelt, einhergehend mit dem Ausschalten der rechten Opposition, also von Bukharin und so weiter. Und letztlich blieb nur die Zentralposition übrig, also gerade die Position, die vorher gesagt hatte, das Bündnis mit der Bauernschaft ist überhaupt die Grundlage unserer Herrschaft, das wurde gemacht. Also zu dem Zeitpunkt war ja die Opposition noch nicht umgebracht worden, sondern nur außer Partei ausgeschlossen. Wurden zwischenzeitlich mal wieder aufgenommen, dann wieder ausgeschlossen und naja, 10 Jahre später oder 5 Jahre später, 10 Jahre später dann ermordet. Innerhalb relativ kurzer Zeit wurde ein vollständiger Schwenk gemacht. Die neue ökonomische Politik wurde abgebrochen und mit ja letztlich Waffengewalt wurde die komplette Landwirtschaft zwangskollektiviert. Das heißt, es wurde jeder bäuerliche Betrieb aufgelöst. Die Bauern wurden gezwungen in verschiedene Formen der kollektiven Landwirtschaft, also der staatlich gelenkten Landwirtschaft, einzutreten. Und die entweder so große bäuerliche Betriebe gehabt hatten, dass sie als Großbauern galten, was nach heutigen Maßstäben nicht so wäre, aber also als sogenannte Kulaken wurden entweder gleich umgebracht oder zumindest dann, wenn sie gegen diese Kollektivierung irgendwie Widerstand leisteten. Und ab ungefähr 1928 folgende hat man dann eine Ökonomie, die letztlich ja bis zu den marktwirtschaftlichen Versuchen ab den 60er Jahren etwa Bestand hatte. Ja, so vielleicht natürlich sehr kurz zu den ökonomischen Phasen dieser frühen Sowjetunion. Und jetzt möchte ich noch, wenn ich noch darf, auch wenn ich schon über eine Dreiviertelstunde rede, jetzt würde ich gerne noch was zu möglichen falschen Schlussfolgerungen sagen. Was eigentlich das Problem beinhaltet, dass dann natürlich die Frage liegt, was ist denn die richtige Schlussfolgerung? Und ich kann jetzt schon ankündigen, dass es dann bei mir etwas dünner wird, aber wenn das nicht der Fall wäre, hätten wir wahrscheinlich die Revolution auch schon. Die erste falsche Schlussfolgerung, die hier gesellschaftlich relativ verbreitet ist, nämlich dass Planwirtschaft nicht funktioniert und dass es nur mit Markt, dass eine Ökonomie nur mit Marktelementen aufrechtzuerhalten ist. Nun kann, also wenn man jetzt richtig liberaler ist, ist das ja noch relativ widerspruchsarm zu haben. Also davon will ich jetzt gar nicht reden. Sondern worum es mir, worauf es mir ankommt, ist eine Position, die sagt, nee, wir wollen schon Sozialismus, aber eben dieser Sozialismus ist nur mit Marktelementen zu haben. Ich meine, dass das, was man an der neuen ökonomischen Politik sehen kann, und was man dann auch später sehen kann in den ökonomischen Versuchen, wie es ja gar nicht mal primär in der Sowjetunion, aber beispielsweise in der Tschechoslowakei, in der DDR, in Polen gegeben hat, in einer anderen Weise nochmal in Jugoslawien, dass man sehen kann, dass Marktreformen notwendig einhergehen damit, dass Interessen gestiftet werden, die eine ökonomisch-zentrifugale Kraft entwickeln. Ich kann es vielleicht an einem relativ schlichten Beispiel deutlich machen. Der Gedanke ist ja der, dass eine Planbehörde es nicht leisten kann, einen Bedarf festzustellen. Bedarf ist jetzt erstmal sozusagen so ganz böse technisch verstanden. Also nicht so, dass man sich fragt, was braucht der Mensch, sondern dass man sich fragt, was, selbst wenn man es ganz böse machen will, was braucht der Staat, jetzt realsozialistisch gedacht, was braucht der Staat, um die Produktivkraft zu steigern? Wo brauchen wir nächstes Jahr welche Maschinen? Was müssen wir da verändern, um unsere Produktivkraft weiter zu steigern und so weiter? Das heißt, man kann ja, wenn man die realsozialistische Geschichte sich anguckt, schon sagen, so richtig gut hat das nicht unbedingt geklappt. Also ist der Gedanke, naja, welches Medium leistet das, ohne dass man einen Planungschef informieren oder fragen muss? Ja, das Geld und der Preis. Also man muss ein System freier Preise und freier Anbieter haben und lässt dann meinetwegen kollektiv besessene Betriebe, Kombinat, wie man das nennen will, ihre Produkte gegen Geld austauschen. Wenn ein Kombinat Produkte herstellt, die selten sind, erzielt es dadurch mehr Einnahmen. Kann sich also ausdehnen, kann mehr produzieren und tendenziell wird der Mangel so behoben. Ist jetzt sehr grob gesagt, aber ungefähr so ist ja der Gedanke. Das Problem dabei ist natürlich, dass so eine Auffassung erstmal blind ist gegenüber den gesamtgesellschaftlichen Folgen, die so eine Herangehensweise hat. Also wenn man sich ein System vorstellt, beispielsweise mit vier Kombinaten einer Branche. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass eins dieser Kombinate erfolgreich nach diesen Maßstäben wirtschaftet, die anderen drei nicht. Was ist die Folge davon? Dieser Gedanke zu Ende gedacht, müsste es ja so sein, dass das eine Kombinat wächst. Was ist mit den anderen Kombinaten? Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich kriege das allein über Beratung hin. Gucke ich mir an und sage, naja, also irgendwie, ihr müsst das so machen wie in dem einen. Ist aber nicht gesagt, dass es unbedingt hinhaut. Das kann ja an Schwierigkeiten der Belegschaft liegen. Das kann daran liegen, dass die Kombinate nicht da sind, wo sie sein sollten, was weiß ich. Das heißt, grundsätzlich stifte ich durch so ein Konkurrenz, also durch so ein selbst durch so ein abgeschwächtes Konkurrenzsystem schon die Möglichkeit, dass Leute überzählig gemacht werden, im Kapital, also fast wie im kapitalistischen Sinne, nämlich dass Leute an einer Stelle arbeiten, wo sie nach diesen marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht gebraucht werden. Was ist dann mit denen? Kann ich sagen, okay, dann müssen die halt ihren Job wechseln und dahin gehen, wo das erfolgreiche Kombinat arbeitet. Welche gesellschaftlichen Konsequenzen hat das? Oder ich muss sagen, okay, dann die haben in einem Kombinat gearbeitet, das nach diesem Konkurrenzprinzip hier nicht so gut arbeitet. Dann mache ich das Ding halt zu, die sind arbeitslos. Aber wir haben ja keinen Kapitalismus, das heißt, sie kriegen ihren Lohn einfach weiter. Wie finanziere ich den genau? könnte ich zum Beispiel über eine Steuer machen, die ich dem erfolgreichen Kombinat abknüpfe. Was sagen aber die Beschäftigten diesem erfolgreichen Kombinat dazu? Finden die das gut oder finden die das blöd? Was sagen die Beschäftigten in dem nicht erfolgreichen Kombinat dazu? Arbeit ist ja nicht nur ein Lebensmittel, sondern hat auch noch was, ist ein sozialer Zusammenhang, ist, wenn ich vom Rätesystem ausgehe, auch noch ein Zusammenhang, wo Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, ich habe da ja unter Umständen auch noch einen Kombinatsrat, der politische Funktionen hat. Das heißt, ich kann das Ding so ohne weiteres gar nicht dicht machen, aber ich muss mir wieder überlegen, wie organisiere ich die Leute sonst. Das heißt, und das war jetzt wirklich ein ganz schlichtes Modell, sobald ich mir zwei Branchen nehme, wird das Ganze ja noch komplizierter. Kann ich denn überhaupt sicherstellen, dass, wenn das eine Kombinat, diese Fakten hatte man dann unter dem, beispielsweise in ökonomischen Reformen unter Ulbricht, das eine Kombinat nimmt für seine Produkte mehr Geld ein als das andere, einer anderen Branche. Liegt das daran, dass die einfach besser arbeiten und ein Vorbild sind für die sozialistische Wirtschaft überhaupt? Oder liegt es vielleicht daran, dass die mit Rohstoffen arbeiten, die sozusagen noch eine Naturbasis haben und deshalb gar nicht beliebig produktiver zu bekommen sind, vielleicht sogar weniger produktiv, sodass sich die Preisverhältnisse wieder ändern müssten? Liegt es unter Umständen daran, dass ich gute Ernten habe, schlechte Ernten habe, was sich dann auf Angebot und Nachfrage wiederum auswirkt und so weiter? Dürfen solche Effekte in einer Gesellschaft, die aus emanzipativen Gründen gerade weg wollte von sogenannter Marktanarchie, darf das dazu führen, dass an der einen Stelle mehr Geld in den Anführungszeichen, also dieses Geldzeichen, sich niederschlägt, als da, wo in den Anführungszeichen erfolgreich gewirtschaftet wird? Also worauf ich raus will ist, man kann zwar leicht von den unwahrscheinlich tollen Fähigkeiten des Marktmechanismus in Bezug auf Allokation von Ressourcen, von Finanzmitteln und so weiter reden. Aber sobald man sich fragt, ja, was ist denn ganz konkret die gesellschaftliche Folge, meine ich, dass man auf Interessensgegensätze kommt, die sich mit so einem Gedanken von kollektiver Entscheidungsfindung, von Partizipation und so weiter verdammt schlecht verträgt. Zweite falsche Konsequenz, die man, meine ich, daraus ziehen kann, und die kommt jetzt nicht aus der Linkspartei, sondern, oder natürlich auch nicht nur, sondern aus so Richtung Gegenstandpunkt. Renate Dillmann oder so, wenn euch das was sagt. Naja, dass der Realsozialismus Arschmarrn ist, sieht man doch schon daran, dass die ein Geld genommen haben. Warum macht man denn sowas als Kommunist? So muss man bei Marx doch gelernt haben, dass Geld kein taugliches Lebensmittel ist. So, naja, deshalb habe ich das Ganze, und warum ich das für falsch halte, deshalb habe ich das Ganze so empirisch aufgezogen. Das ist natürlich in gewissem Sinne richtig. Also ich glaube auch nicht, ne, was heißt glaube nicht, ich bin, glaube ich, mit, nee, ja, ich, ist, glaube ich, einfach falsch. Ein Sozialismus oder erst recht ein Kommunismus mit Geld aufziehen zu wollen, unabhängig davon, ob es sich jetzt um Geldware im marxischen Sinne oder um irgendein Zeichengeld handelt. Aber, und da geht, ist man dann wieder bei Bereichen, zu denen ich eben ja was bezogen auf Markt gesagt habe, man kann natürlich jetzt, solche Stellen gibt es ja auch bei Marx, sich füglich darüber streiten, ob in einer Übergangsgesellschaft Leute so Zettel kriegen, wo drauf steht, so und so viele Stunden haben sie gearbeitet, dafür kriegen sie wieder was anderes. Ich finde das nicht sehr überzeugend, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mit Geld meine. Und die haben ja gerade im späten Realsozialismus schon mehr mit dem Geld gemeint, was auch daran liegt, dass die mit dem kapitalistischen Ausland gehandelt haben, wo es eben Weltmarktpreise gab, und die haben dann versucht, aus diesen Weltmarktpreisen interne Preise zurückzurechnen. Hat nie so richtig geklappt, aber gut. Also ohne eine Arbeiterklasse im Sinne von Lohnarbeiterschaft oder ohne wahre Arbeitskraft kann ich kein Geld institutionalisieren in einem sinnvollen Sinne. Und wenn ich aber Lohnarbeiter habe, habe ich keinen Kommunismus mehr. So. Also in diesem Sinne hat der Gegenstandpunkt ja recht. Nur, wenn man sich das historisch anguckt, haben die ja aus einer Notlage rausgehandelt, von der ich mal behaupten würde, die hätten sie ohne das Geld auch nicht in den Griff gekriegt. Ist jetzt ein bisschen blöd, also jetzt könnt ihr mich gleich natürlich fragen, ja, meinst du, die hätten die Revolution nicht machen sollen? Ja, keine Ahnung. Also ich meine, wenn es jemandem 1917 ans Leder geht und der die vielleicht die Alternative hat, jetzt haben wir schon einen Krieg verloren, zwei von meinen Brüdern sind schon erschossen worden an der Front und unter Umständen kommt jetzt dieser depperte Grundherr zurück, dessen Familie uns schon unterm Zahn 300 Jahre geknechtet hätte, da stelle ich mich dann hin und sage, mach die Revolution nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was für Konsequenzen jetzt welche andere Entscheidung im Jahr 1918 gehabt hätte. Also solche rückwirkenden Prognosen traue ich mir nicht zu. Aber einfach nur zu sagen, ja Mensch, die Ursünde des Realsozialismus ist, dass sie Begriffe der kapitalistischen Ökonomie genommen haben, wie Preis, Gewinn und so weiter, legt doch nahe, dass hätten sie nur das weggelassen, sie das Problem nicht gehabt hätten. Das ist wirklich völlige Grütze. Es war ein falsches Mittel, Probleme zu lösen, ja, aber es war doch der Versuch, ein reales Problem zu lösen. Und auf der Ebene muss man es schon auch diskutieren und eben nicht auf der Konzeptebene. So, und die dritte falsche Konsequenz, die man ziehen könnte, und die habe ich deshalb zum Schluss genommen, weil die mir politisch noch am nächsten ist, nämlich zu sagen, ja, ein zentraler Fehler der Bolschewiki war, die Zentrale zu stärken, zu versuchen, die ökonomischen Probleme administrativ zu lösen und beispielsweise den Rätegedanken, ja, je nachdem, wie man es interpretieren will, entweder von vornherein nicht ernst zu nehmen oder zumindest die Räte, die sich auch spontan gebildet hatten, ja, zuerst zu versuchen, mit fiesen Tricks zu dominieren und wo das nicht gelang, die Räte relativ schnell zu entmachten. Daran ist viel richtig. Und als wenn ich sagen sollte, was ich tatsächlich fatal finde in der bolschewistischen Geschichte, dann würde ich auch tatsächlich sagen, sind das diese Entscheidungen des Jahres 1921, wie beispielsweise Verbot der Fraktionsbildung, die Art und Weise auch, ich glaube auch nicht, dass, also auch Kronstadt war ja nicht als antisozialistischer Aufstand gedacht, vielleicht als antibolschewistischer, weiß, also gut, was das dann in der Konsequenz geheißen hätte, weiß ich nicht genau. Aber da wurde doch sehr schnell die Konsequenz gezogen, man müsse diese Gefährdung der Revolution mit Waffengewalt beenden. Und ich glaube, das hat dann tatsächlich was auch mit Theorietradition zu tun. Die haben vielleicht tatsächlich auch geglaubt, das ginge. Und wer weiß, also auch da traue ich mir keine rückwirkende Prognose zu. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sie das nicht getan hätten. Aber warum ich trotzdem gesagt habe, das ist ein falscher oder vielleicht genauer gesagt ein zu kurzer Schluss. In vielen und zwar auch wichtigen Räten, gerade der frühen Jahre, 1917 folgende, also 1920, als dieser allrussische Rätekongress nochmal die administrative Drangsalierung der Landbevölkerung beschlossen hatte, hatten sie ja schon alle möglichen abweichenden Kräfte aus den Räten ausgeschlossen. Deshalb hatten sie da auch so eine Mehrheit. Aber ursprünglich hatten sie ja in den Räten, das ist genauso wie der Rätekongress jetzt am Anfang der Weimarer Republik, wo auch die Kommunisten keine Mehrheit hatten, hatten sie in diesen Räten ja gar keine Mehrheit. Und das ist natürlich nicht zufällig so. Ich habe jetzt nochmal, weil ich immer mal also in Vorbereitung so eines Vortrags, auch wenn ich sowas Ähnliches schon oft erzählt habe, immer nochmal Texte lese aus einer anderen Richtung, die ich noch nicht kenne, um nochmal auf andere Gedanken zu kommen, habe ich mal Texte der Menschewiki zu den frühen Jahren der Revolution gelesen. Also ich weiß immer nicht, was ihr alles so schon kennt. Deshalb, also Menschewiki ist sozusagen der rechtere Teil der alten marxistischen Sozialdemokratie gewesen. Aber auch da ein relativ weites Spektrum zwischen linker USPD, also sozusagen so Sozialisten im weiteren Sinne, und Positionen, wie es die auch in der deutschen SPD gegeben hat. Also das ist auch nochmal ein relativ weites Feld. Und Martow, von dem ich, also einer der Führer der Menschewiki, von dem ich da einen Text gelesen habe, sagte, naja, das ist ja auch kein Wunder. Wer sitzt denn in diesen Räten drin? Da habe ich also auf dem Land großenteils Bauern, die aus Familien stammen, die über Jahrhunderte unter grundherrlicher Vorherrschaft standen, die von jeder Bildung, von jeder Vorstellung vom Ausbruch aus traditionellen Lebensverhältnissen ausgeschlossen wurden. Gleichzeitig selbst in den Städten unter den Arbeitern habe ich Leute, die haben Angst. Ich habe Leute, die waren jahrelang in der Armee, was ein ganz hierarchisches Verhältnis ist. Leute, die traumatisiert sind durch Kriegserlebnisse. So, die stecke ich in den Rat und sage dann, alle macht den Räten und wundere mich, dass die nicht mehrheitlich zu emanzipativen, der bolschewistischen Linie gemäßen Entscheidungen kommen. Das ist doch völlig blöd, sagt er. Gut, die Konsequenz, die die Menschewiki dann gezogen haben, da würde ich ja nicht unbedingt mitgehen, zu sagen, ja, wir brauchen einfach mehr Zeit und erstmal Parlamentarismus und man muss dann da ein bisschen wirken und so. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich hätte man dann wirklich die Reaktion sehr viel früher gehabt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, stimmt dieser Gedanke. Das heißt, einfach nur zu sagen, wieder so auf eine sogenannte Ursünde zu kommen, diesmal nicht Geld, sondern zu sagen, ja, die Ursünde war, die haben zu wenig auf die Räte gesetzt, ist meiner Ansicht nach auch zu kurz gegriffen. Weil man nicht begründet sagen kann, dass eine, wie soll ich sagen, ja auch sehr starke Föderalisierung, die das bedeutet hätte, weil natürlich diese Räte ja vorher nicht irgendwie, die hat es ja vorher nicht gegeben, die hatten ja keine gemeinsamen Positionen oder sowas, da dann zu glauben, man könnte zu einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung ohne weiteres kommen, auch ein bisschen blauäugig ist. So, das waren die drei vorschnellen Schlüsse. Also Sozialismus braucht Marktelemente, Sozialismus hat nicht funktioniert oder Realsozialismus hat nicht funktioniert, oder vielleicht formuliere ich es so nochmal bei allen dreien. Also der Realsozialismus hat nicht funktioniert, weil er zu wenig Markt hatte. Der Realsozialismus hat nicht funktioniert, weil er zu viel Markt hatte, wenn man so will. Also weil er Geld und Preis und Ware versucht hat zu adaptieren oder zu simulieren. Oder der Realsozialismus hat nicht funktioniert, weil sie am Anfang oder von Anfang an zu wenig auf Räte gesetzt haben. Ja, ich bin ja versucht, jetzt einfach aufzuhören. Aber nein, ich kann ja nochmal versuchen zu umreißen, was ich glaube, in welche Richtung man denken müsste. Aber da wird es dann blumig, gebe ich zu. Ich bin ja ein großer Anhänger dieses Rätegedankens. Also von daher, deshalb habe ich auch gesagt, die letzte Position finde ich eigentlich gar nicht so falsch, sondern in ihrer Verkürzung. Wenn aber dieses Martow-Argument stimmt, und der hat es ja auch nicht erfunden, wie müssten diese Räte denn bestellt sein, damit man mit mehr Aussicht auf eine gedeihliche Entwicklung, auf sowas wie ein Rätesystem setzen könnte? Und meiner Ansicht nach ja, hat das vor allen Dingen Voraussetzungen, die in die vorrevolutionäre Gesellschaft weisen. Und deshalb, um jetzt einen ganz großen Bogen zu schlagen, nämlich zu meiner Einleitung, glaube ich auch, dass die Beschäftigung mit dem Realsozialismus durchaus Konsequenzen hat für die Politik der radikalen Linken heute. Denn wenn man davon ausgeht, also ich habe jetzt verschiedene Interessensgegensätze aufgezeigt. Nun würde man hier jetzt Mitteleuropa-Revolution machen, hätte man das Problem, dass man so eine Bauernschaft hat, wie das Russland 1917 war. Das Problem hätte man nicht. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass es ungleichzeitige Entwicklungen gibt, dass es durch Milieus und Schichten bestimmte Bewusstseinslagen gibt, die zumindest statistisch dominierend sind, die dazu führen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es sozusagen ein kollektives Subjekt gibt, ein einheitliches, dass man einfach so in der Lage sein könnte, die gegenwärtigen Verhältnisse umzuwuppen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, wenn so etwas wie eine Revolution überhaupt klappen soll, ist natürlich eh, meine ich, klar zu sagen, dass das Ganze nicht funktioniert über eine Minderheitenrevolution. Denn diese falschen Entscheidungen der Bolschewiki, von denen ich nur einige genannt habe, gehen genau darauf zurück, dass Leute, die zu großen Teilen irgendwo was Gutes wollen oder, na, wenn ich mir so das Verhältnis zwischen Führung und Leuten wie Kollontai angucke, naja, war wahrscheinlich doch eine Minderheit, die so richtig emanzipativ drauf war, aber die zumindest erstmal bereit gewesen wären, auf einer theoretischen Ebene zu sagen, ja, ja, macht mal oder so. Aber die immerhin so weit waren, die dann aber gesagt haben, naja, aus Angst davor, dass uns der ganze Laden auseinanderfliegt oder dass die Konterrevolution kommt und uns alle zusammenschießt, wählen wir doch den Weg der Gewalt. Insofern, und wenn man eine Minderheitenrevolution macht, kommt man aus diesem Dilemma nicht raus. Und natürlich macht revolutionäre Gewalt was mit Leuten. Und zwar nichts Gutes. Und gerade Leute, die Materialisten sind und die irgendwie doch ja auch nicht nur gewusst, sondern auch geschrieben haben, dass gesellschaftliches Leben was mit Bewusstsein und Bewusstseinsbildung zu tun hat, dass die davon ausgehen konnten, dass so eine Politik an den Leuten nicht nur die sie erleiden, sondern auch die sie machen, spurlos vorübergeht und sozusagen ein emanzipatives Subjekt erhält, ist natürlich völlig absurd. Das heißt ja aber auch, Revolution kann nur Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie Mehrheitsrevolution ist. Und heißt auch, wenn man nicht vor den Problemen stehen will, vor denen oder vor einigen der Probleme, vor denen die Bolschewiki 1917 standen, dass Strukturen, wie beispielsweise Rätestrukturen, die in dieser Zeit, die dafür extrem ungünstig war, was einfach sozusagen das Drohpotenzial und das Niveau der Krisen und Probleme anging, dass solche Strukturen und Institutionen vor der Revolution entwickelt werden müssten. Und das ist natürlich ein Revolutionskonzept, was vollständig anders ist als das der Bolschewiki. Ich sage nicht auch, waren die blöd, denn der Pferdefuß kommt gleich noch. Das Parteikonzept und dementsprechend in gewisser Weise auch das Revolutionskonzept der Bolschewiki war ja aus einer Parteitradition geboren, die sehr durch die Illegalität im zaristischen Russland geprägt war. Wenn ich jetzt sage, solche Institutionen müssen sich vorher entwickeln, hat das das Problem, und das ist mir bewusst und ich habe dafür keine Lösung, dass ein System politischer Organisationen und Bündnisse in dieser Gesellschaft aber sich nur herausbilden kann unter Bedingungen, die keine der extremen Repressionen sind. Gleichzeitig bin ich aber der Überzeugung, dass wären wir, ich weiß nicht, ob ich euch da eingemeinen kann, aber ich rede jetzt erstmal nur von meiner Organisation und Benachbarten, so dogmatisch bin ich da nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass je erfolgreicher wir werden, desto stärker auch das Ausmaß der Repression sein wird. Und da hat man natürlich ein Problem, für das ich keine Lösung habe. Aber deshalb meine ich, dass Organisationsformen der radikalen Linken, und die meine ich sehr weit, was ich damit alles meine, dazu gleich noch zwei Sätze, dass Organisationsformen der radikalen Linken immer auch ausgerichtet sein sollten auf das sehr hoffnungsfrohe oder arrogante, je nachdem, Ziel, Vorschein einer nachrevolutionären Organisation zu sein. Das ist nicht selbstverständlich, denn häufig ist es ja so, dass linksradikale Organisierung sich danach ausrichtet, was am effektivsten ist. Also wie kriegt man die größten Demos hin? Wie schützt man Flüchtlinge am besten vor Nazis? Wie kann man, wenn man jetzt ein bisschen in den etwas weniger extremistischen Teil der radikalen Linken geht, wie wird man am besten wahrgenommen in bürgerlichen Medien? Das sind ja häufig Fragen, die Auswirkungen darauf haben, wie Organisation aufgebaut ist. Das ist aber komplett andere. Das ist eine komplett andere Frage. Und klar, das ist jetzt banal, aber ich sage es trotzdem nochmal. Wenn ich linksradikale Organisierungen sage in diesem Kontext, können das nicht nur Zecken sein, weil sich das so ein bisschen, also wenn sich nicht sehr viel ändert, so ein bisschen mit dem Anspruch, Mehrheitsrevolution zu machen, doch beißt. Ich glaube, dass die radikale Linke heute, ist ja kein Geheimnis, für große Bevölkerungsteile nicht so leicht anschlussfähig ist. Das liegt nicht an den Positionen, sondern wenn ich mir Leipzig angucke, der Anteil derjenigen, die von alleine ins Conner Island kommen würden, wahrscheinlich so klein ist, dass die tatsächlich alle reinpassen würden. Sodass also schon der Erkenntnistransfer blockiert ist, von gemeinsamer Organisation, ganz zu schweigen. Und dementsprechend muss sich, glaube ich, die radikale Linke viel mehr die Frage stellen, welche Gründe es denn eigentlich geben könnte, sich in ihr zu organisieren. Und diese Gründe können, und das ist auch wieder eine Parallele, meine ich, eine Parallele zur frühen Sowjetunion, können, glaube ich, keine abstrakt moralischen sein. Es ist ganz genau wie nach der Revolution zu hoffen, dass, weil Leute abstrakt einsehen, dass Kommunismus irgendwie eine gute Idee ist, das dazu führen könnte, dass sie sich im Hier und Jetzt die Mühe machen, nicht nur irgendwo was zu unterschreiben, irgendwo einzutreten, sondern tatsächlich Organisationsformen auszuprobieren, die dazu taugen, wenigstens Erkenntnisse zu liefern für eine nachrevolutionäre Organisation, das kann man ausschließen. Und das heißt, man muss nach Verbindungsstellen suchen zu sozialen Kämpfen. Man muss Ich beschäftige mich gerade so mit Kritik von Commons-Vorstellungen und von Peer-Ökonomie und so weiter. Ich finde das, mir ist das nicht sympathisch aus verschiedenen Gründen, das wäre aber ein anderes Thema. Aber den Grundgedanken, dass man gucken muss nach Formen, die aus der jetzigen Gesellschaft rüberweisen in einen danach. Also diesen Grundgedanken finde ich richtig. Und ich glaube, in der Richtung muss die radikale Linke weiter suchen. Und das wäre meiner Ansicht nach auch die Kernerkenntnis aus einer Beschäftigung mit der realsozialistischen Ökonomie. Ja, vielen Dank. Ja, gut, dann erstmal natürlich vielen Dank für den.